Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Weil ich kann nicht rappen wie Tupac, ne? Aber lachen wie Tupac. Ja, Mann, ja, Mann, Ladies and Gentlemen. Aitacha, El Butre MC. Direkt aus Bochum City für euch da. Ihr K-Wipes. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Der Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Ich sprühe voller Tatendrang. Ich speicher meine Styles wie falls auf einer Datenbank. Ich spiele nicht den harten Mann, nur meine Ackermann. Seit ich den Weg in Hip-Hops Garten fand, regiert bei mir der Überschwang. Ich lebe für den nächsten Rap, für den nächsten Übergang. Ich rauch mit meinen Brüdern Blanz. Der Duft liegt in der Luft genauso dick wie Nebelschwan. Weil wir zu jener Zeit so breit wie Vincent Vega waren. Ich folge meiner Spur an Sonnen wie an Regentagen. Ein Gruß geht raus an alle, die aus meiner Gegend kamen. Und eins wollte ich euch eh nur sagen: Für einen guten MC wirst du niemals einen Knebel haben. Wir verdienen unsere Lebensbahn mit Talent, dass wir das Fundament für deine Reden haben. Yo, Mann, Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Der Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Ich dreh meinen eigenen Film, Oscar reif. Ich lande dabei aber niemals auf dem Abschildgleis. Nein, ich schreib ständig schmutzige Fiktion. Im Revier, wo wir wohnen, vertrete ich meine Illusion mit dem Style, den mir die Brüder überließen. An Tagen wie diesen lass ich Gedanken fließen. Mach meine Show nicht wie John Doe in 7. Bring meine Botschaft ohne Mord und Totschlag ins Vereinigte Europa. Unterwegs im Dopa war für Sepp kein Fauxpas. Wie für Tony Montana Coca. Nein, nein, Ballonstag. Ich versuch mein Leben zu nutzen. Und wenn ich nur eine Chance hab, ich mach meine Rhymes zu Hause auf dem Sofa. Cosa Nostra, ich fand Jungs meiner Sorte am Sportplatz und überzeuge heute durch Fantasie und Wortschatz und meine Gangart, weil ich für meine Wünsche die besten Trümpfe auf der Hand hab. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Der Dortmunder Rap hier. Rapsport ist meine Antwort auf deine Gegenfragen. Dortmunder Rap hier. Dortmunder Rap hier. Dortmunder Rap hier. Der Dortmunder Rap hier. Gentlemen, Dortmunder Rap hier. Munder Rap, Munder Rap, Munder Rap, Munder Rap, Munder Rap, Munder Rap. Ja, der erste Weg vom ersten.